Boris Johnson hat keine Ahnung von Wirtschaft. Seine Vorhersagen sind wirklich, who cares? Hi zusammen, herzlich willkommen auf Smalltalkers. Ich bin Dennis. Und ich bin Leonis. Und unser heutiges Thema ist Trump und Wirtschaft. Der Grund dafür ist Michael Hütters Interview für Handelsblatt. Michael Hütter ist der Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft. Für die Wirtschaft kommt es nun sehr darauf an, Haltung zu bewahren und selbstbewusst zu agieren. Das, wenn auch nur vordergründige Einknicken bei Ford und Co., macht keinen guten Eindruck. Zu Trump direkt sagte er: Trump wird sich nicht mäßigen, weder im Ton noch im Inhalt. Insofern bleibt die Unsicherheit hoch, von der NATO-Verpflichtung bis zum Boykott einzelner Unternehmen oder Staaten. Was er bei Ford anspielt, ist die Tatsache, dass Ford eine 1,6 Milliarden teure Fabrik in Mexiko auf Eis legt, aufgrund der Tatsache, dass Trump Präsident wurde. Dazu hat auch Oliver Baete, der Allianzchef, geäußert. Die geplante Senkung der Unternehmenssteuer in den USA wäre für uns gut, weil wir dort sehr viel Steuern zahlen. Und die Veränderungen bei der Regulierung sind auch sehr positiv. Da wurde in der Vergangenheit einiges übertrieben. Man müsse aber abwarten, was es mit dem Protektionismus und anderen Themen auf sich hat. Und der britische Außenminister Boris Johnson hat auch sehr positiv zu Trumps Interview für die Bild geäußert. Und zwar zum Thema Handelsabkommen zwischen den USA und den UK. Ja, ich meine, gut, okay, erstmal, wir können direkt schon sagen, Boris Johnson hat keine Ahnung von Wirtschaft. Seine Vorhersagen sind wirklich, who cares? Das ist derselbe Kerl, der eine der Argumente für den Brexit damit belegte, dass Großbritannien 350 Millionen Pfund an die EU zahlt und das Geld besser aufgehoben wäre in der Sozialversicherung, was kompletter Blödsinn war und direkt nach dem Brexit rausgekommen ist, dass das komplett gelogen war. Ja, okay, ich gebe dir recht, Boris Johnson hat keine Ahnung, zumindest von der Wirtschaft hat er keine Ahnung, aber auf den Allianzchef könnte man schon aufpassen. Natürlich, ich glaube schon, dass der Allianzchef Ahnung von Finanzen hat. Und die Sache ist halt, ich glaube, er geht da ein bisschen zu blauäugig rein, denn vergiss nicht, Trump ist der Mensch, der sagt America first. Allianz hat Firmen in Amerika. Ob diese Firmen dieselben Steuererlässe bekommen, die Urfirmen in Amerika sind, weiß man nicht. Also mit Trump ist alles zu erwarten. Das ist derselbe Kerl, der Tarife auf Importe von deutschen Autos belegen will. Also. Ja, ich habe wie gesagt, das ist wieder mein Punkt. Ich glaube, mit Trump kann man tatsächlich alles abwarten, weil er hat absolut widersprechende Punkte in seiner Politik. Er ist für Protektionismus, aber will die Steuern für Unternehmen senken lassen. Das ist alles so wirklich Und die absolut. Steuern für den Mittelstand, vergiss das nicht. Der Mittelstand und die Großunternehmer sollen die Steuern senken. Also woher soll das Genau. Geld dann kommen? Genau. Deswegen, ich glaube wirklich, alle sind super verwirrt und ich würde sagen, ich glaube auch die Wirtschaftsexperten hatten gerade keine Ahnung. Wirklich, man kann wirklich, ich lese einen Artikel, dann lese ich einen anderen Artikel und unter diesen Artikeln stehen immer so sehr respektierte irgendwelche Experten, Wirtschaftler und so weiter. Das ist wirklich absolutes Chaos, was gerade passiert, glaube ich, wirklich im Bereich Analyse oder Expertise. Richtig, ich meine, Trump hat alles auf den Kopf gestellt. Und ich glaube auch, dass der Allianzmann garantiert ein respektabler und intelligenter Mensch ist. Aber ich glaube, diese Meldung galt eher daran, sind die Aktionäre und die Gläubiger zu beruhigen, dass alles gut laufen wird. Ich glaube, auch er wird nicht den kompletten Durchblick haben und hundertprozentig wissen, ob es wirklich sich positiv auf die Allianz ausschlägt. Was denkt ihr? Wird die Wirtschaft besser mit Trump oder schlechter? Schreibt es in die Kommentare. Bis dann. Bis dann. Danke fürs Zuschauen. Jedes Video findet ihr auch als Podcast auf unserer Soundcloud. Und folgt uns auf allen Social Media Plattformen. Alle Links sind unten in der Videobeschreibung und oben beim Banner.